Es ist 9 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Die Führungsgremien von CDU, CSU und SPD beraten heute über das Gespräch ihrer Parteichefs mit Bundespräsident Steinmeier. Bundeskanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und der SPD-Vorsitzende Schulz waren gestern Abend gut 2 Stunden bei Steinmeier. Über den Inhalt des Gesprächs wurde bisher nichts bekannt. Der Chef der NRW-CDU im Bundestag, Krings, zeigte sich im WDR-Radio zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommt. Der SPD ist die Stimmung ja viel positiver für eine mögliche große Koalition als im Parteivorstand. Wir als Union hätten ja auch gestern dieses betreute Sondieren beim Bundespräsidenten gar nicht gebraucht. Wir haben schon nach der Wahl angeboten, auch mit der SPD zu sprechen. Von daher bin ich da relativ optimistisch, dass da was möglich ist. Der Juso-Vorsitzende Kühnert bekräftigte dagegen im ARD-Morgenmagazin, dass die Jugendorganisation der SPD eine Fortsetzung der Großen Koalition ablehnt. Weil wir aus ganz prinzipiellen, auch inhaltlichen Erwägungen gegen große Koalitionen sind. Und es gibt Alternativen dazu und über die muss jetzt gesprochen werden. Die Jusos starten heute eine Kampagne gegen eine Neuauflage der Großen Koalition. In Argentinien hat die Marine die Hoffnung aufgegeben, die Besatzung des verschollenen U-Boots noch lebend zu finden. Damit wurden die 44 Seeleute auf der San Juan praktisch für tot erklärt, mehr als 2 Wochen nach dem letzten Kontakt zu dem Boot. Ein Sprecher der Marine gestand ein, dass es nicht mehr möglich sein werde, Überlebende zu retten. An der Suchaktion haben 28 Schiffe teilgenommen, davon 16 der argentinischen Marine und 9 Flugzeuge, davon 3 aus Argentinien. 4.000 Menschen waren beteiligt, 18 Länder haben uns unterstützt. Trotz des großen Umfangs dieser Suchaktion war es nicht möglich, das U-Boot zu orten. Trotzdem soll weiter versucht werden, das Boot irgendwann zu finden. Angehörige reagierten bestürzt. Sie werfen der Marine vor, sie viel zu spät informiert zu haben. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Der US-Senat hat überraschend die Abstimmung über die geplante Steuerreform der Republikaner verschoben. Die Partei hat offensichtlich Schwierigkeiten, eine Mehrheit für das Gesetz zu bekommen. Die Steuerreform ist eines der Wahlversprechen von Präsident Trump, der bisher keines seiner großen Projekte umgesetzt hat. Papst Franziskus will bei seinem Besuch in Bangladesch heute Rohingya-Flüchtlinge treffen. Mehr als 600.000 Angehörige der muslimischen Minderheit sind seit August aus Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Der Papst steht in der Kritik, weil er bei seinem Besuch in Myanmar die Gewalt gegen die Rohingya nicht direkt angesprochen hatte. In Moskau werden am Nachmittag die Vorrundengruppen für die Fußball-WM nächstes Jahr in Russland ausgelost. Titelverteidiger Deutschland kann wegen der Setzliste unter anderem auf Spanien oder England treffen, nicht aber auf Gastgeber Russland oder Brasilien, Argentinien und Frankreich. WDR aktuell. Aus der Region. In Bergkamen im Kreis Unna sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mehr als 30 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde. Über die möglichen Täter ist aber noch nichts bekannt. Henry Hoffmann, WDR Bergkamen. Nach Angaben der Feuerwehr hat vor dem Haus ein Auto gebrannt und wenige Meter entfernt im Hausflur gingen Autoreifen in Flammen auf und verqualmten das ganze Haus. So war den meisten Bewohnern der Fluchtweg versperrt. 21 Menschen musste die Feuerwehr vom Dach retten. Alle erlitten Rauchgasvergiftungen, 7 schweben in Lebensgefahr. Die Dortmunder Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Fast überall ist es heute dicht bewölkt. Vereinzelt gibt es Schauer oder auch ein bisschen Schnee. Die Sonne lässt sich am häufigsten vom Niederrhein übers Ruhrgebiet bis zum Münsterland blicken. Das Ganze bei Höchsttemperaturen von 0 Grad in Lüdenscheid, 3 in Herne und Bergisch Gladbach kann 4 Grad schaffen. Morgen soll es überwiegend trocken, aber auch neblig sein. Dazu maximal 3 Grad. In höheren Lagen ist auch leichter Frost möglich. Und der Sonntag sieht dann ziemlich verregnet aus, mit maximal 7 Grad, aber wieder ein kleines bisschen milder. Das war WDR aktuell. Sonntag ist es übermorgen. Heute ist erstmal Freitag und die WDR4-Verkehrslage kann sich jetzt auch sehen lassen. Wir haben nur noch Staus und stockenden Verkehr ab 3 Kilometern. Guten Morgen. Jetzt kommt als erstes die Sperrung auf der A2, die uns schon den ganzen Morgen begleitet. Dortmund Richtung Hannover. Die A2 ist da zwischen Porta Westfalica und Veltheim wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Zurzeit 6 Kilometer Stau. Die A33 Bielefeld Richtung Brilon ist zwischen Paderborn Zentrum und Paderborn Mönkelo auch gesperrt. Hier allerdings wegen Bauarbeiten. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal. Zwischen Hahn-Ost und Wuppertal-Kronenberg 4 Kilometer stockender Verkehr. Es dauert mehr als 10 Minuten länger, bis Sie da durch sind. A52 Essen Richtung Düsseldorf. Zwischen dem Kreuz Düsseldorf-Nord und dem Mörsenbrucher Ei 3 Kilometer Stau. Es dauert mehr als 10 Minuten länger. A57 nehmen wegen Richtung Köln zwischen dem Kreuz Moers und dem Kreuz Meerbusch 8 Kilometer stockender Verkehr. Es dauert mehr als 20 Minuten länger. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen dem Kreuz Kars und Neuss-Reuschenberg. Unfall, 4 Kilometer stockender Verkehr. Es dauert mehr als 10 Minuten länger. A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Fahrn und dem Kreuz Duisburg 4 Kilometer stockend, mehr als 10 Minuten. Und A59 Köln Richtung Bonn zwischen Troisdorf und Bonn-Pützchen 4 Kilometer stockender Verkehr, es dauert etwa 10 Minuten länger. WDR 4, mein Morgen. Mit Stefan Verhasselt und Katrin Brandt. Einen schönen guten Morgen, Nordrhein-Westfalen. Wir haben echt Spaß an Ihren schönen Geschichten, an Ihren lustigen Geschichten und kreativen rund um den Weihnachtsbaum. Also mein aktueller Liebling ist immer noch der grün lackierte aus der Eifel. Rufen Sie Stefan und mich an 0800 5678 444. WDR 4, meine Lieblingshits für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Belong to me, lose my mind. Imagine. imagine how the world could be. So very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Happy Together, 9:12 Minuten. WDR 4 Sport. Wir sind auf dem Weg ins erste Adventswochenende und viele haben ja heute schon die Türchen 1 bis 10 an ihrem Adventskalender geplündert. Dabei sind es ja noch knappe 4 Wochen bis Weihnachten. Und damit wir es uns jetzt nicht zu gemütlich machen, hält uns Anke Feller immer freitags auf dem Laufenden, was sportlich so los ist bei uns im Land. Morgen, Anke. Jawohl, schönen guten Morgen, Katrin. Hallo, Stefan. Wie sportlich steigen wir denn ein? Also an diesem ersten Adventswochenende richtig sportlich. Es gibt nämlich tatsächlich einige weihnachtliche Sportveranstaltungen. Zum Beispiel heute und morgen in Leverkusen den ersten Wintercup. Das ist ein großes internationales Turnier in der rhythmischen Sportgymnastik. 200 Gymnastinnen aus 17 Ländern, 4 Kontinenten treten da in der Herbert-Grünewald-Halle an. Heute geht's los mit dem Nachwuchs, mit den jüngeren Sportlerinnen und morgen sind dann die Profis dran. Absolutes Highlight ist der Gala-Auftritt von der Olympiasiegerin, von Margarita Mamun aus Russland. Und wie hieß die Halle mal? Herbert-Grönemeyer-Halle? Nein. Herbert Grönemeyer, nein, Grüne Wald. Aber diese rhythmische Sportgymnastik, das sind doch die, die sich so wahnsinnig verbiegen können, die ihre Füße locker bis hinter den Kopf bekommen und dabei immer noch einen Glühwein mit links schwenken könnten. Ne? Ja, auch das noch. Ja, finde ich total faszinierend. Ich bin selber bocksteif. Ach. Ja. Muss ich jetzt mal hier an dieser Stelle gestehen. Aber wo wir schon beim Thema sind, von wegen Gelenkigkeit. Eiskunstläuferinnen, die sind ja auch sehr gelenkig. In Solingen gibt es heute Abend den Weihnachtszauber auf dem Eis. Das ist eine Eiskunstlaufgala in der Eishalle. Mhm. Um 19.30 Uhr geht's los heute Abend. Und traditionell wird das Thema des Weihnachtszaubers immer erst dann bekannt, wenn sich der Vorhang zur Show öffnet. Wow, mit Überraschungseffekt. Das war jetzt ganz viel Feinmotorik. Mhm. Hast du auch was für grobmotorische Leute wie Stefan? Klar. Vielen Dank. Den Kölner Nikolauslauf am Sonntag durch den Kölner Stadtwald. Genau. Ne? Laufen geht irgendwie immer, da ne? Da bin ich dabei. Genau, gelaufen wird da auf einem Rundkurs. Es gibt zwei verschiedene Läufe, nämlich den Toplauf für ambitionierte Läufer, über 10 Kilometer, und den Fun Run. Da kann man dann selber entscheiden, ob einem eine Runde reicht oder ob man vielleicht noch eine zweite noch dazu noch dranhängen möchte oder noch eine dritte. Nachmelden kann man sich noch in Köln bis eine Stunde vor dem Start am Sonntag. Und der Nikolauslauf, das ist ja quasi wie Nordic Walking. Der Nikolaus, der hat ja immer den Bischofsstab in der Hand. Ne? Und dann immer gelaufen wird dann mit roter Mütze. Siehste, und mit roter Mütze. Winterkampf war auch noch dabei, Weihnachtszauber, alles am ersten Adventswochenende von und mit Anke Feller mit den Sporttipps fürs Wochenende. Alle Infos gibt es da bei der WDR 4 Hotline 0221 5678 444. Danke, Anke. Tschüss. Gerne.

Appentas, 9.21 Uhr, Freitagmorgen. WDR 4, Promi Boulevard. Und manchmal liegt die Promi-Welt ganz nah bei uns. Man kann sagen, vor der Haustüre. Heute könnte nämlich die Entscheidung fallen, ob das Konzert von Ed Sheeran auf dem Flughafen Essen-Mülheim stattfindet oder doch abgesagt wird. Grund sind zwei seltene Vogelarten, die durch das Konzert gestört werden könnten, nämlich der Steinschmätzer und die Feldlerche. Für die könnte das Konzert des Superstars zu viel sein. Das ist der Grund, aber das wissen wir doch, Ed Sheeran, der macht doch immer ganz leise Musik, sowas hier. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street. Hearing you whisper through the phone. Na? Wait for me to come home. Ja, schön, oder? Ganz leise. Aber auch ganz leise Musik für 80.000 Fans. So viele Karten sind nämlich schon verkauft, ist offenbar für die Vögel zu laut. Eigentlich soll das Konzert am 22. Juli 2018 stattfinden. Bis heute sollte jetzt ein Gutachten eines Biologen vorliegen, ob das jetzt geht oder nicht. Genau, die Ornithologen werden wahrscheinlich auch dagegen sein. Wir hören also heute vermutlich, wer am Flughafen Essen-Mülheim zwitschern darf, Ed Sheeran oder die Feldlerche war es, ne? Ich fände ja beide gut. Also immer die Feldlerche und einmal auch Ed Sheeran, aber ich bin ja kein Biologe. Genau, sondern du bist Promi-Expertin. Gucken wir mal nach Schweden zu den Royals. Da steht heute eine Taufe an. Und zwar die von Prinz Gabriel von Schweden. Das ist das zweite Kind von Prinz Carl Philipp und seiner Frau Sophia. Und die Patin des Kleinen wird, wenig überraschend, Carl Philipps Schwester Madeleine. Und auch ein männlicher Pate wird in der Schlosskirche von Drottingholm dabei sein. Thomas de Toledo Sommerlath. Das ist ein Cousin von Carl Philipp und natürlich ist auch der Rest der schwedischen Royals bei der Taufe mit dabei. Familienparty Royal eben. Wie hieß denn mal diese Schlosskirche? Ich muss nochmal hören. Schlosskirche von Drottingholm. Heißt nicht so auch ein Tisch? Oder Drottingholm? Drottingholm. Ich hätte gerne den Tisch Drottingholm. Hier ist WDR 4 und alle Promi-News finden Sie natürlich bei wdr4.de. Wir haben Menos Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan. Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kindlich genial. Es gibt kein Gut, gibt kein Böse. Es gibt kein Schwarz, gibt kein Weiß. Es gibt Zahnlücken, statt zu unterdrücken, gibt's Erdbeereis. Auf Lebenszeit, immer für eine Überraschung gut. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Sie sind die wahren Anarchisten, ein liebendes Chaos räumen ab. Kennen keine Rechte, keine Pflichten, drum gebeugte Kraft. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden im Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Ja. Sie berechnen nicht, was sie tun. ziehen bei Peter Maffay den Stecker. Über sieben Brücken musst du gehen. 18 Nummer 1 Alben, über 40 Millionen verkaufte Tonträger. Er ist der erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts. WDR 4 holt Peter Maffay für ein unvergessliches Radiokonzert zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Hallo, mein Name ist Peter Maffay und ich freue mich schon jetzt, Sie alle zu sehen. Peter Maffay, live und unplugged beim WDR 4 Radiokonzert am 16. Dezember. Mit echten Raritäten und natürlich seinen größten Hits. Die Karten gibt es nirgendwo zu kaufen, sondern nur bei WDR 4 zu gewinnen. Machen Sie jetzt mit auf wdr4.de. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Mit Stefan Fries. Guten Tag. CDU, CSU und SPD beraten heute in ihren Führungsgremien über das Gespräch ihrer Parteichefs mit Bundespräsident Steinmeier. Gut zwei Stunden und damit länger als geplant sprachen die Spitzenpolitiker gestern Abend über die Chancen für eine Regierungsbildung. Über den Inhalt des Gesprächs wurde bisher nichts bekannt. In Argentinien hat die Marine die Hoffnung aufgegeben, die Besatzung des verschollenen U-Boots noch lebend zu finden. Damit wurden die 44 Seeleute auf der San Juan praktisch für tot erklärt, mehr als zwei Wochen nachdem der Kontakt abgebrochen war. In Nordrhein-Westfalen gelten von heute an schärfere Vorschriften für Spielhallen. Das Glücksspielgesetz sieht unter anderem vor, dass sie mindestens 350 Meter voneinander entfernt sein müssen. Und genauso weit auch von öffentlichen Schulen und Jugendtreffs. Viele Städte rechnen mit Klagen von Spielhallenbetreibern. Der US-Senat hat überraschend die Abstimmung über die geplante Steuerreform der Republikaner verschoben. Die Partei hat offenbar Schwierigkeiten, eine Mehrheit für das Gesetz zu bekommen. Die Steuerreform ist eines der Wahlversprechen von Präsident Trump, der bisher keines seiner großen Projekte umgesetzt hat. Das war WDR aktuell. Genau. Und dann kommt WDR 4 mit der Verkehrslage. Guten Morgen, Nordrhein-Westfalen. Es sind nur noch 7 Staus. Schönen guten Morgen. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Burscheid und Wermelskirchen. 4 Kilometer Stau. Es dauert mehr als 20 Minuten länger, bis Sie da durch sind. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Porta Westfalica und Veltheim wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Zurzeit 6 Kilometer Stau. A30 Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen. Zwischen Anschluss B61 und dem Kreuz Bad Oeynhausen 2 Kilometer stockend. Es dauert mehr als 10 Minuten länger. Die A33 Bielefeld Richtung Brilon ist zwischen Paderborn Zentrum und Paderborn Mönkelow wegen Bauarbeiten gesperrt. Im Moment 1 Kilometer Stau. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen dem Kreuz Düsseldorf Nord und dem Mörsenbrucher Ei. 3 Kilometer Stau, mehr als 10 Minuten. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Neuss-Hafen und dem Kreuz Neuss-West. 2 Kilometer Stau, es dauert mehr als 10 Minuten länger. Und A59 Düsseldorf Richtung Köln zwischen Leverkusen-Rheindorf und dem Kreuz Leverkusen-West. 2 Kilometer Stau, es dauert mehr als 10 Minuten länger. Und das WDR für Wetter ist heute Morgen richtig kalt und es kann auch genau wie gestern etwas schneien. Zum Beispiel im Moment in Bad Wünnenberg bei -2 Grad, in Schmallenberg bei -2 und auch in Niedegenschmidt bei -1 Grad. Heute ist meteorologischer Winteranfang, es ist der 1. Dezember und das kriegen wir beim Wetter auch genau hin. Ja, meistens ist es heute stark bewölkt und es ziehen noch einzelne schwache Schnee, Schneeregen und auch Regenschauer durch. Aber vom Niederrhein und Münsterland bis zum Ruhrgebiet kann sich auch ab und zu mal die Sonne zeigen. Auf den Bergen kann es glatt sein, Temperaturen 1 bis 4 Grad, auf den Bergen -3 bis 0. Und jetzt noch, Katrin, das Weihnachtsmarkt-Wochenendwetter. Da würde ich spontan den Samstag empfehlen, da bleibt es nämlich noch recht kalt. Neben einigen Wolken ist im Verlauf auch mal Sonne möglich. Am Sonntag fällt erst teils Schnee, dann Regen und es wird milder. Guten Morgen, hier sind Katrin und Stefan. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Thank you.

will dich zurück für gut. Und wir werden zusammen sein. Diese Zeit ist für was immer ich sag, was immer ich tat, ich tat sich meinen, will dich nur zurück für gut. Will dich zurück, will dich zurück, will dich zurück für gut. Wenn immer ich bin falsch, sag mir nur das Lied, ich werde es singen, du wirst recht sein und verstanden. Will dich zurück, will dich zurück, will dich zurück, ich will dich zurück für gut. Oh ja. Ich rate, nun ist Zeit, dass du kannst zurück. Die WDR 4 Eindeutscher in voller Länge auf wdr4.de. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Ab in die 80er. Hier ist ein WDR 4 Lieblingshit aus den 80ern. Coming out of the blue. Well, here we go again. In der emotionalen Zeit sind wir jetzt gestartet, in die emotionale Zeit um 9.49 Uhr, 1. Dezember und damit auch nicht nur meteorologischer Winteranfang, sondern die Adventszeit beginnt. Und heute erzählen Sie uns ja bei WDR 4 die schönsten Weihnachtsbaumgeschichten unter 0800 567 8444. Also ich habe ja zu Hause einen Kater, so einen Streuner, der findet den Weihnachtsbaum immer super. Er versteckt sich da drin, der versucht auch gerne da drin rumzuklettern, schmeißt immer Kugeln runter, findet er großartig. Es geht aber auch noch eine Nummer härter. Wolf-Helge Esser aus Lüdenscheid, guten Morgen zusammen. Unsere alte Katze, damals vor ca. 20 Jahren, hatte in jungen Jahren den Weihnachtsbaum sehr lieb gehabt. Wir hatten damals auch noch Goldlametta geschmückt. Da hat sie ein wenig von gefressen. Naja, und nachdem sie das verdaut hatte, guckte ihr ein goldener Faden aus dem Po. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut. Dann hätten wir noch eine Geschichte nach dem Motto Weihnachtsbaum 2.0. Ich sage nur das Stichwort Sharing. Wen haben wir hier? Ich heiße Gregor Zimmermann, ich rufe aus Gelsenkirchen an. Und zwar haben wir jahrelang Weihnachtsbaum-Sharing betrieben. Das heißt, meine Familie und ich, wir haben Heiligabend den Tannenbaum aufgestellt, geschmückt, Heiligabend dran gefeiert. Und wenn die Feierei zu Ende war, haben mein Sohn und ich den geschmückten Tannenbaum ins Nachbarhaus zu den Nachbarn gebracht, die den Heiligen Abend bei ihren Kindern verbracht haben. Weil wir dann in Winterurlaub gefahren sind am ersten Weihnachtstag morgens. Ja, und so haben zwei Familien fröhlich unter einem Baum gefeiert. Schöne Idee. Super. Bei Martina Emmerich geht's weiter. Also her mit Ihren Tannenbaumgeschichten, was es auch immer ist. Melden Sie sich bei WDR 4 0800 567 8444. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart. Kulthits. Du gibst alles, wenn du gibst. Du verlierst dich, wenn du liebst. Junges Mädchen, reife Frau und auch Kind, das bist du, du, nur du. Wenn mich deine Hand berührt und ich deine Wärme spür, dann weiß ich, was auch geschieht. Es wird gut, so bist du, du, nur du. Wenn ich geh, dann geht's nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleibt deine Wärme hier. Und wenn ich wein, dann weint nur ein Teil von mir. Und der andere lacht mit dir. Du verlangst doch viel von mir, doch ich spür die Kraft in dir. Und weißt du, verlangst nie mehr, als du gibst. So bist du, du, nur du. Du sagst immer, was du denkst. Und die Liebe, die du schenkst, ist so zärtlich und so gut und so tief, so wie du, du, nur du. Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleibst da. Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir und der andere träumt mit dir. Deeper. Das waren die Doobie Brothers und das war auch die voradventliche Woche mit uns. Stefan Verhasselt und Katrin Brackmann. Wir sind übrigens Weihnachten wieder hier. Gleich geht's hier weiter mit Hier und Heute und Martina Emmerich. Und mit diesem WDR 4 Lieblingshits.